Wer zwei Wörter für hellblau und dunkelblau hat, reagiert überrascht, wenn die Farben von hell nach dunkel wechseln, nach dem Motto, oh, hier hat sich etwas grundlegend geändert. Wogegen das Gehirn von Englischsprechenden, das hier keine klare Trennung macht, nicht überrascht ist, denn es ändert sich ja nichts Grundlegendes. Die Wirkmacht der Sprache auf unsere Wirklichkeit geht noch weiter. Boroditsky verdeutlicht das am Beispiel einer zerbrochenen Vase. Auf Englisch kann man sagen, he broke the vase, er hat die Vase zerbrochen. The vase broke oder the vase has been broken wäre eher unüblich, so wie wir im Deutschen auch nicht sagen würden, ich habe den Arm gebrochen, sondern ich habe mir den Arm gebrochen, auch wenn es eigentlich meist der Boden und die Schwerkraft waren. Im Spanischen hingegen sagt man üblicherweise el florero está roto, die Vase ist zerbrochen, sie ging kaputt, ohne dass geklärt werden müsste, wer sie zerstörte. Boroditsky zufolge beeinflussen diese sprachlichen Unterschiede auch, wie wir uns Dinge merken. Beispielsweise würde im Falle eines Unfalls ein englischsprachiger Zeuge dazu tendieren, sich an den Verursacher zu erinnern, während der spanischsprachige vielmehr die Tatsache erfasst, dass es sich um ein unbeabsichtigtes Ereignis, eben um einen Unfall handelte. Somit nehmen verschiedene Beobachter ein und dasselbe Ereignis schon aufgrund ihrer sprachlichen Prägung anders wahr, und sie behalten deshalb andere Details im Gedächtnis, was durchaus relevant ist, wenn es etwa um Zeugenaussagen und rechtliche Konsequenzen geht. Boroditsky konstatiert, Sprache steuert, wie wir Ereignisse beurteilen. Genauso wie ein Wort eine Geschichte über die Gesellschaft erzählen kann, in der das Wort angewandt wird, beeinflusst die Wahl der Worte als Geschichtenträger auch die Art, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. In einer von Boroditsky geleiteten Studie der Stanford University wurde Probanden ein Text über die beschauliche, aber hypothetische Stadt Addison präsentiert. Ein Teil der Befragten bekam eine Passage zu lesen, in der die Kriminalität in der Stadt als Bestie umschrieben wurde. Die anderen konnten in dem Text lesen, die Kriminalität sei ein Virus. Bereits diese kleine Veränderung beeinflusste die Einstellungen der Teilnehmenden zum Umgang mit Kriminalität messbar stärker als die bestehenden, ebenfalls erhobenen Einstellungsunterschiede zwischen Republikanern und Demokraten unter den Teilnehmern. Lasen die Probanden das Wort Bestie, waren sie eher der Ansicht, man müsse Kriminalität mit Disziplinarmaßnahmen begegnen. Die Personen aber, die das Wort Virus im Text sahen, unterstützten eher Maßnahmen zur Prävention von Kriminalität. In sich erscheint das logisch. Eine Bestie muss man eben bekämpfen, ein Virus eher an seiner Ausbreitung hindern. Fußnote.